vergehen und ich warte auf dich. Schreib doch endlich einen Brief. Früh ruft die Arbeit und wach zu der Pflicht. Dich und mich, bitte schreib ein paar Worte mit der Feldpost an mich. Denn seit Tagen und Wochen denk ich nur an dich. Niemals kann ich vergessen unsere Stunden im Glück. Und ich will tapfer hoffen, denn du kehrst zurück. Vertrau mir, ich weiß und glaube, für uns kommt bald die Zeit. Bitte schreib ein paar Worte mit der Feldpost an mich, denn ich warte seit Jahren sehnsuchtsvoll auf dich.